Deutschlandfunk Kultur Interview. Thema Brexit. Die Abgeordneten des britischen Unterhauses haben also den Brexit-Deal gestern abgelehnt. Jetzt ist die Frage, was kommt? Drei Szenarien werden immer wieder genannt. Am 29. März ein ungeregelter, harter Brexit könnte jetzt kommen. Ein neues Referendum könnte anberaumt werden. Oder Labour, also die Opposition, setzt sich heute Abend mit dem Misstrauensvotum durch und dann kommen Neuwahlen und dann ist das Spiel ganz offen wieder. Was meinen Sie, Frau Connolly, was kommt? Welche Option ist die wahrscheinlichste? Also ich denke, heute Abend wird Theresa May diese Vertrauensvotum gewinnen. Neuwahlen hat niemand Appetit und ist die Frage, was das überhaupt bringen würde. Für Jeremy Corbyn natürlich, der Labour Party Führer, das würde dann, könnte heißen, dass er dann Premierminister wird. Für den Rest Europa wäre das nicht so unbedingt was Positives, weil Jeremy Corbyn, wie Sie wahrscheinlich wissen, hat sich nie so richtig positioniert auf den Brexit. Und das ist ja auch viel kritisiert worden, dass Labour eigentlich in der ganzen Zeit keine ordentliche Position ergriffen hat. Ja, absolut. Und er ist auch historisch ist er kein EU-Befürworter. No Deal, das ist eine Wahrscheinlichkeit, würde aber die ganze Wirtschaft, das ganze Land in Chaos stürzen oder noch mehr Chaos. Und je länger man das hinauszieht, sagt man, manche sagen, desto möglicher ist es, dass das ein Hard Brexit wird, so genannt. Und andere sagen das Gegenteil, dass es eher ein Soft Brexit sein wird, was wiederum Leute wie Boris Johnson, Befürworter für den Brexit, sagen, das würde heißen, dass wir noch weiterhin eine Kolonie des EU bleiben werden und das ist auch nicht gut und das lieber dann No Deal. Mhm. Wer sagt denn, ein Soft Brexit könnte jetzt wahrscheinlich sein? Ja, das sagen Leute, die Angst haben, wenn dieser Deal dann nicht durchgeht, dass es dann eigentlich heißt, dass es dann eigentlich also ein sogenannter Bino gibt, dann ein Brexit in name only. Mhm. Das heißt, man würde eigentlich drin sein noch, das heißt mit allen Verpflichtungen, Geldförderung und so weiter, aber man würde praktisch die Einwanderungspolitik zum Beispiel selber verantworten. Genau, ja, aber man würde die Nachteile haben und oder die Vorteile und ja, also das ist eine, je nachdem, wie man das sieht, also wenn man versucht, neutral zu sein, man würde eventuell verbunden sein an die Binnenmarkt, aber man würde nicht die Vorteile davon haben. Mhm. Und dann diese Freedom of Movement, also dass die Leute dann, das ist das, was die meisten Brexit-Gegner nicht weiterhin wollten, dass die wollten, dass es dann so einen Immigrationsstopp gibt und das würde dann eventuell die Nachfolge davon, aber dann mit vielen Folgen für die Wirtschaft, für die National Health Service, Gesundheitssystem, wo viele Leute aus der EU beschäftigt sind, unter anderem und auch in viele andere wirtschaftliche Bereiche. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass eben, Sie haben vorhin gesagt, Theresa May, wenn sie das heute zwar überlebt, aber trotzdem nichts Neues bringen kann, nicht für eine Weiterentwicklung stehen kann und dann am 29. März dann tatsächlich der ungeregelte, harte Brexit erfolgt, dann würde ja wirklich auf einen Schlag sich sehr viel verändern. Die Wirtschaftsverbände sagen, dann droht eine Rezession in der britischen Wirtschaft. Dann gefährdet das Zehntausende, vielleicht noch viel mehr Unternehmen, Hunderttausende von Arbeitsplätzen. Und ja nicht nur in Großbritannien, sondern zum Beispiel auch in Deutschland, denn die Wirtschaften sind ja verflochten. Ja, genau. Also man spricht oft von der Autoindustrie, wie die Teile dann, wenn man dann guckt, wie die Teile dann von überall hinkommen müssen, wo die hergeholt werden müssen. Das ist alles total, wie Sie sagten, verflochten. Also viele Leute hamstern jetzt, also lagern dann Vorräte, Dosen, viele Dosen. Man sagt, das ist ein bisschen wie während des Zweiten Weltkrieges, wo man viele Leute dann diese sogenannte Corned Beef geholt haben. Es machen viele so Kochsendungen dann irgendwie, was macht man jetzt mit diesen vielen Dosen? So weit ist es gekommen. Mhm. Kerzen werden gesammelt, weil man Angst hat, dass der Strom ausgeht zum Beispiel. vielleicht ist es alles übertrieben. Das erinnert ein bisschen an diese Millennium-Zeit, also wo man gedacht hat, alle Computer werden stürzen. So ist die Stimmung ein bisschen. Die ganze LKWs, wo sollen die dann? Also die würden dann ein viel längeres Prozess durchgehen müssen. Und das ist alles unklar. Also, und eigentlich kann man sich das ja nicht wünschen. Wir haben heute, wie gesagt, vorhin schon gesagt, mit Katharina Barley gesprochen. Heute früh in Studio 9, SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl am 26. Mai. Und sie ist gefragt worden von meinem Kollegen Stefan Karkowski, ob denn, wenn ein neues Referendum käme, dann vielleicht die doch auch ein neues Ergebnis mit sich brächte oder nicht. Es ist nicht gesagt, dass das Ergebnis ein anderes wäre. Das muss es vielleicht auch gar nicht. Aber es würde die Situation insgesamt möglicherweise befrieden. Es ist eben gerade nicht nochmal dieselbe Abstimmung. Das erste war eine grundsätzliche Abstimmung. Wollen wir drinbleiben oder wollen wir raus? Da kann man schon sagen, es war sicherlich ein Fehler, dort nicht eine qualifizierte Mehrheit einzuführen. Also, dass so etwas mit so einer knappen Mehrheit möglich ist, so eine existenzielle Entscheidung, das musste zu so einer Zerrissenheit führen, wie ich sie ganz intensiv spüre auf der Insel. Also Katharina Barley sagt, ein neues Brexit-Referendum könnte vielleicht das Land befrieden. Ja, also ich weiß, sie kämpft seit langem dafür, dass es so etwas gibt, hat dafür auch einen ziemlichen Shitstorm erlebt. Und es sind viele Leute, die sich das wünschen würden. Natürlich, also manche Leute sagen, das ist blöd, das ist für die Demokratie ein Schlag ins Gesicht. Aber ich denke persönlich auch, man würde eine ganz andere Frage stellen. Das wäre jetzt, wollen Sie so aus der EU kommen oder wollen Sie dann doch drin bleiben oder was für ein Brexit wollen Sie? Aber das ist dann die Frage, welche Frage soll auf dieses Papierstück kommen? Mhm. Und ein Land, was sowieso ganz gespalten ist, ist die Frage, ob wir noch ein Referendum durchmachen können. Ja gut, aber irgendeine Lösung muss es ja geben. Also wenn es der No-Deal nicht sein soll und Theresa May auch weitermacht, vielleicht ist dann ein neues Brexit-Referendum der richtige Weg. Genau, und dann musste man das Publikum so richtig irgendwie geschickt verkaufen, weil viele haben kein Appetit darauf, ja. Sagt Kate Connolly, die Korrespondentin des Guardian in Berlin.